Ich will nur dir zu Ehren leben. Mein Heiland gibt mir Kraft und Mut, dass es mein Herz recht eifrig tut. Ich will nur dir zu Ehren leben. Nur dir zu Ehren leben. Mein Heiland, gib mir Kraft und Mut, dass es mein Herz recht eifrig tut. Recht eifrig tut.